Erster, das Wort von Gott kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, sprich gegen die Propheten Israels. Sie sagen Dinge voraus. Aber sie erfinden diese Dinge selbst. Sag ihnen, hört das Wort von Gott. Dritter, so spricht der Herr Gott, es wird schlimm für die dummen Propheten. Sie folgen ihren eigenen Gedanken. Sie haben nichts Wahres gesehen. Vierter, deine Propheten, Israel, sind wie Schakale in alten Ruinen. Fünfter, ihr habt die Lücken nicht geschlossen. Ihr habt keine Mauer um das Volk Israel gebaut. So kann das Volk am Tag von Gott nicht stark sein. Sechster, sie sahen leere Dinge und sagten Lügen voraus. Sie riefen, das ist Gottes Wort. Aber Gott hatte sie nicht geschickt. Dann warteten sie, dass ihre Worte wahr werden. Siebter, ihr habt doch leere Visionen gesehen. Ihr habt Lügen gesagt. Und ihr ruft, das ist Gottes Wort. Aber ich habe nicht gesprochen. Achter, darum spricht der Herr Gott, ihr redet leere Dinge und seht Lügen. Darum werde ich euch bestrafen. Das sagt der Herr Gott. Neunter, ich werde gegen diese Propheten sein. Sie sehen leere Dinge und sagen Lügen voraus. Sie werden nicht mehr zu meinem Volk gehören. Ihre Namen stehen nicht im Buch von Israel. Sie werden nicht in das Land Israel kommen. Dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr Gott bin. Zehnter, sie haben mein Volk in die Irre geführt. Sie riefen, alles ist gut, aber es war nicht gut. Mein Volk baute eine Wand, und sie strichen sie mit Kalk an. Elfter, spricht zu denen, die die Wand mit Kalk anstreichen, die Wand wird einstürzen. Ich werde starken Regen schicken, der sie wegspült. Hagelsteine werden fallen. Ich werde einen Sturmwind schicken. Zwölfter, dann wird die Wand einstürzen. Man wird euch fragen, wo ist jetzt der Kalk, mit dem ihr gestrichen habt? Dreizehnter, darum spricht der Herr Gott, ich werde einen Sturmwind in meinem Zorn schicken. Ein starker Regen wird kommen, der alles wegspült. Hagelsteine werden in meinem Zorn alles zerstören. Vierzehnter, ich werde die Wand zerstören, die ihr mit Kalk gestrichen habt. Ich werde sie zu Boden werfen. Man wird ihre Fundamente sehen. Die Wand wird einstürzen. Ihr werdet darin sterben. Dann werdet ihr wissen, dass ich Gott bin. Fünfzehnter, ich werde meinen Zorn ganz über die Wand und die Anstreicher bringen. Ich werde zu euch sagen, die Wand ist weg. Die Anstreicher sind weg. Sechzehnter, das sind die Propheten Israels. Sie sagen Dinge über Jerusalem voraus. Sie sehen Visionen von Rettung für die Stadt. Aber es gibt keine Rettung. Das sagt der Herr Gott. Siebzehnter, du, Menschensohn, wende dich gegen die Frauen deines Volkes. Sie spielen Prophetien. Aber sie erfinden ihre Worte selbst. Sprich gegen sie. Achtzehnter und sprich, so spricht der Herr Gott, es wird schlimm für die Frauen. Sie nähen Bänder für alle Handgelenke. Sie machen große Tücher für Köpfe jeder Größe. Sie wollen damit Menschen fangen. Wollt ihr Menschen aus meinem Volk fangen? Wollt ihr Menschen für euch am Leben erhalten? Neunzehnter, ihr habt mich bei meinem Volk entehrt. Ihr habt es für etwas Gerste und etwas Brot getan. Ihr wollt Menschen töten, die nicht sterben sollen. Und ihr wollt Menschen retten, die nicht leben sollen. Ihr lügt meinem Volk etwas vor, und mein Volk hört auf Lügen. Zwanzigster, darum spricht der Herr Gott, ich werde eure Bänder wegnehmen. Mit diesen Bändern fangt ihr Menschen. Ich werde sie euch von den Armen reißen. Ich werde die Menschen, die ihr fangt, freilassen wie Vögel. 21. Ich werde eure Tücher zerreißen. Ich werde mein Volk aus eurer Hand retten. Sie werden nicht länger eure Beute sein. Dann werdet ihr wissen, dass ich Gott bin. 22. Ihr habt die Herzen der guten Menschen mit Lügen traurig gemacht. Ich wollte ihnen aber nicht wehtun. Ihr habt die bösen Menschen stark gemacht. So haben sie sich nicht von ihrem schlechten Weg abgewandt. Und sie blieben am Leben. 23. Darum sollt ihr keine leeren Visionen mehr sehen. Ihr sollt nicht mehr die Zukunft vorhersagen. Ich werde mein Volk aus eurer Hand retten. Dann werdet ihr wissen, dass ich Gott bin.